sitz hier schon seit Tagen ganz allein. Ich wünschte, meine Träume könnten Wahrheit sein. Dann seh ich aus dem Fenster, alles ist, wie es mal war, und es scheint, als wär ich für immer allein. Es ist nicht leicht, ich muss es lernen. Vielleicht steht die Antwort in den Sternen. Vielleicht bin ich für immer verloren. Vielleicht bin ich tot und war niemals geboren. Wo ist der Sinn? Wo will ich hin? Wusste ich jemals, wer ich bin? Ist das Ziel in diesem Spiel? Wo ist der Sinn? Wo will ich hin? Wusste ich jemals, wer ich bin? Wo ist das Ziel in diesem Spiel? Es war alles viel zu viel. Spiegel sehe ich die Wirklichkeit. Ein Leben voller Qual und Einsamkeit. Ein Schmerz, der mir die Seele zerfrisst. Ein Schmerz, den man nie mehr vergisst. Wann lerne ich das Leben zu verstehen? Bleib ich blind oder lerne ich zu sehen? Ein Traum, der nie zu enden scheint. Wie ein Kind, das sein Leben lang nur weint. Wo ist der Sinn? Wo will ich hin? Wusste ich jemals, wer ich bin? Wo ist das Ziel in diesem Spiel? Wo ist der Sinn? Wo will ich hin? Wusste ich jemals?